lose mich wieder im Gefängnis meines Geistes, meinem eigenen Gedankenende. Und alles ist weiß. Alles, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Und doch weiß ich, dass ich alles weiß. Ich bin geblendet, werde geblendet von Wissen und Dummheit zugleich. Von der Dummheit, denn sie ist heller. Ich spüre die Helligkeit von tausend Sonnen in meine ungeschützten Augen fluten. Und selbst wenn ich sie schließe, sind sie noch ungeschützt. Meine Netzhaut brennt wie ein Dornenbusch in der Sahara. Unaufhörliche Schmerzen muss ich erleiden. Schützend halte ich meine Hände vors Gesicht. Mein Verstand sagt mir Schmerz, mein Geist Wohltat. Ich entscheide, meinen Verstand auszuschalten und die Augen wieder zu öffnen. Ich lasse mich berieseln von der Helligkeit der Dummheit. Alles hell, dumm. Alles. Unmengen von Farben. Rot, blau, grasgrün, aquamarin, sonnengelb, maigrün, seeblau, zinnoberrot. Und dann wird alles schwarz. Die Dummheit ist erloschen, eine Seltenheit in der heutigen Welt. Viel zu gern schaltet man doch das blaue Flimmern ein und fühlt sich wohl in dem, was andere Menschen sagen, tun und denken. Die zu denkenden Worte in guten Portionen direkt vor die Nase gesetzt. Die Augen konsumieren das Wissen, der Mund konsumiert fettig triefende Nahrung, fertig aus dem Backofen. Und niemand käme jemals auf die Idee zu resignieren, zu reagieren und zu rekapitulieren. Einer lenkt, keiner denkt. Man lässt sich lenken und niemand wird erwischt beim Denken verschenken. Dies ist für alle, die es wissen wollten und für alle, die es nicht hören wollten. Wieso sieht keiner von euch den Schmerz, die Pein, die ihr euch täglich, stündlich, gar sekündlich anmaßt? Wieso verletzt ihr alle euch und andere? Mich! So sozial der Mensch doch ist, so sozialfeindlich verhaltet ihr euch alle dem euren Leben gegenüber. Leben wächst nicht an Bäumen oder Wänden. Doch im Gefängnis meines Geistes fressen die Wände das Leben. Sie saugen an meinem Leben, bis ich sterbe. Und wenn ich erst elendig ausgesaugt wurde, ausgesaugt von Glück, Liebe und Leben, dann werden deine Wände lebendig und sie saugen an dir, fressen dich, deinen Geist und deine Erinnerung und Gedanken. Übrig bleibt das Verdrängte, das Tote, das Pech. Vielleicht ein klein wenig restliches Leben, wenn sie dich denn leben lassen. Fühlst du dich sicher in den vier harten, festen, toten Wänden deines Heimes, deines Hauses, der Stätte, in der du schon seit Jahren Glück erlebt zu haben scheinst? Ich versichere dir, euch und allen, selbst den kleinen Händen, die ohne Arm und Körper über meine Arme und Körper krabbeln, ein Ende wird kommen, euer Ende wird kommen. Und es wird euch nicht gefallen.